Night Extra mit Karotte. Yeah. Die Club Night Extra. We'll be right back. Dennis in the house. We'll be right back. Ordner. Live vom Hessentag in Heppenheim. Hesse Ole. Just break it down again, what you just did. I like that. Yeah. Tell you about the melody. my big ass boots. The bitches. What you gonna do for me? Compress me or undress me? I beat that bitch with a hit.

up now. Live from Hessentag in Heppenheim. Schreit mal richtig laut für die Leute, die es nur im Radio hören. Ole! We'll be right back.

last night. Sind wir sogar live im Hessen Fernsehen. Ich will was hören. Nur beim Club Night live vom Hessentag in Happenheim. Nochmal fürs Hessen Fernsehen. UFM Club Night live vom Hessentag in Happenheim. Geht's euch gut? Wir sind hier bei der UFM Club Night vom Hessentag live aus Heppenheim und wir sind auch im Hessenfernsehen zu sehen. Yeah! We'll be right back. Your life is always beating.

Thank you. denn noch Bock, oder was? Supergeil. Bei mir ist gleich rum. Wir sind hier im Hessen-Fernsehen und bei UFM live. Und ich glaube, ihr habt Spaß. Nach mir kommt Telemann und dann noch DJ Doug. Hey, und jetzt noch einmal schreien fürs Hessen-Fernsehen. We'll be right back. Und natürlich live hier in Heppenheim auf dem Essentag. Jetzt kommt meine letzte Platte. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Okay, jetzt kommt meine letzte Platte. Da wird jetzt noch einmal gerockt, oder? Thank you. Penhall.